Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition. Zack, da sind wir schon wieder. Zurück aus dem ersten WM-Wochenende. Mein Name ist Jörn Lange und mit mir vor dem Mikrofon steht der Mann, der das Spiel der deutschen Mannschaft so präzise analysiert, wie Toni Kroos normalerweise seine Pässe spielt. Michael Färber. Hallo Michael. Hallo zusammen und ich würde sagen, wir haben uns alle auf einen Dom Mächti gefreut, aber... Ein was? Auf einen Traumstart, aber ich würde sagen, das war doch schwere Kost. Ja, da muss ich dir beipflichten. Ich meine, es war ein spannendes Wochenende insgesamt. Wir haben fast alle Favoriten jetzt schon einmal gesehen, aber das Thema Nummer eins ist natürlich die DFB-Elf und ihr 0:1 gegen Mexiko. Michael, vor dem Spiel hattest du für die Morgenpost eine Top 10 der denkwürdigsten deutschen Auftaktspiele bei Weltmeisterschaften geschrieben. Wo ist dieses Spiel denn jetzt einzuordnen? Ich würde fast sagen, in den Top 3. Einfach nur wegen des epischen Ausmaßes. Die erste Auftaktniederlage seit 36 Jahren. Und viel schlimmer als das Ergebnis. Ich glaube, die Leistung hat uns wenig Freude gemacht. Ja, da hat ziemlich wenig gestimmt im deutschen Spiel. Irgendwie war da gar keine richtige Körperspannung, kein Elan, keine Passsicherheit. Kein Tempo. Keine Spritzigkeit, also... Ziemlich ernüchternd. Du als unser Morgenpost-Bundestrainer, was muss Joachim Löw denn ändern? Zum einen sollte er vielleicht mal überlegen, die Außenverteidiger nicht ganz so hoch spielen zu lassen. Es ist genau das eingetreten, was viele Experten auch im Vorfeld immer wieder warnend gesagt hatten, dass die Mexikaner die Räume gnadenlos nutzen werden. Und genau das haben sie getan. Ja, für die Deutschen ist das jetzt wirklich eine sehr, sehr ungewohnte Situation. Seit 1990 ist man immer mit einem Sieg ins Turnier gestartet, bei den letzten drei Turnieren sogar jeweils mit 4 Toren im ersten Spiel. Das hat eigentlich immer so einen kollektiven Euphorieschub gegeben. Absolut. Davon ist jetzt aktuell gar nichts zu spüren. Ja, das ist ziemlich ernüchternd. Ich meine, man steht hier mit seinem Deutschland-Trikot, hat in alter Tradition Nussecken mit in die Redaktion gebracht und im Endeffekt... Danke an Familie Färber. Ja, im Endeffekt trinkt man jetzt Selters statt Sekt, heißt das, glaube ich. Ja, bitter. Aber ehe sich jetzt Panik breit macht bei euch, wir wollen das mal ein bisschen entschärfen, die Situation. Man muss sich nämlich, oder man könnte es auch so sehen, dass das letzte Mal, als das DFB-Team mit einer Niederlage ins Turnier gestartet ist, 1986. 1:2 gegen Algerien. Ich glaube, die Älteren zumindest werden sich noch dran erinnern. Da hat es dann am Ende immerhin fürs Finale gereicht. Damit könnte man ja fast schon leben, ne? Finale wäre eine absolut traumhafte Sache und in einem Finale ist ja alles möglich. Ja. Aber wir wollen nicht den 10. Schritt vor dem ersten tun. So ist es. Und also ganz pragmatisch gesehen, im Grunde ist das erste Endspiel ja jetzt schon am Sonntag gegen Schweden. Genau so sieht's aus. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann so eine Niederlage ist eigentlich auch ganz was Feines. Großkick des Tages. Ich meine, wenn ich mal überlege, auf dem Kudamm ist jetzt viel mehr Platz, um den Autokorso zu machen. Man muss nicht immer Stop and Go, man kann die Fahne raushängen und einfach losfahren. Kann man so sehen, ja. Also mir fällt auch unser Kollege Jörn Mein ein, der ja als Reporter für die Morgenpost in Russland im Einsatz ist. Der hat vor nicht allzu langer Zeit eine Familie gegründet. Frau und Kind sind jetzt momentan allein zu Hause. Wenn der früher wiederkommt, ist das ja für den Familienfrieden eigentlich auch was Gutes. Absolut und die Sicherheit wollen wir auch nicht vergessen. Beim Tor von Lozano. Beim Tor von Irving Lozano. Der Mexikaner halt. Dieser Mexikaner halt. Haben die Seismografen in Mexiko ziemlich ausgeschlagen. Es gab ein Erdbeben dort. Sind wir froh am besten, dass hier nichts passiert ist? Ja, also die Niederlage zeigt ja eigentlich auch ganz klar, dass die Deutschen viel mehr noch über Marvin Plattenhardt spielen müssen. Hat wohl der Bundestrainer unseren Appell nicht für voll genommen. Also immerhin hat er uns überhaupt erhört. Ihr habt das alle mitbekommen, Jonas Hector rausgenommen aus der Startelf. Na gut, nicht ganz freiwillig. Der Kölner hat sich krank abgemeldet mit einem grippalen Infekt. Und das war denn die unverhoffte Chance für Marvin Plattenhardt. Michael, du hast ihn gesehen im Spiel. Wie hat er dir gefallen? Ich muss ganz ehrlich sagen, so eine schlechte Figur hat er gar nicht gemacht für sein WM-Debüt. Man ist ja auch immer ein bisschen nervös. Und ich glaube, es war ein ganz ordentliches Debüt. Wenn man überlegt, wie viele gestandene Weltmeister im Team standen, ich glaube, es waren 8. Die doch viel mehr Aktien daran hatten, an dem pomadigen Auftritt, da kann man Platte, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Ja, kann einem für ihn so ein bisschen leid tun. Er hat es jetzt einfach echt blöde erwischt. Ne? Da macht die deutsche Nationalmannschaft das schlechteste WM-Spiel seit einer gefühlten Ewigkeit. Und das fällt dann zufällig mit seinem Debüt zusammen. An ihm lag es nicht. Er hat eigentlich so gespielt, wie wir ihn hier aus Berlin kennen. Er hat ähnlich wie bei Hertha agiert, hat im Grunde keine Fehler gemacht oder keine schwerwiegenden zumindest, hat defensiv stabil agiert und im Spiel nach vorne, ja, da hätten durchaus noch ein paar mehr Impulse drin sein können, aber es gab immerhin ein paar Flanken von ihm, die waren auch gar nicht so schlecht. Aber man muss auch festhalten, er hat nicht so richtig die Bindung zum deutschen Spiel gehabt. Ja, wenn man ihn besser ins Spiel eingebunden hätte, dann vielleicht. Nein, aber ich glaube, man kann ihn durchaus als kleinen, klitzekleinen Lichtblick bezeichnen. Ja, nochmal zu der Bindung kurz. Ich bin über eine oder zwei interessante Zahlen gestolpert, was die Defensive betrifft. Da hat Marvin Plattenhardt den besten Zweikampfwert. So, hallo. 71%. Also da kann er sich nichts vorwerfen lassen. Was denn aber so die Kreativabteilung betrifft, er hatte nur 31 Ballkontakte. Das ist nicht wirklich viel, okay. Das ist, um genau zu sein, einer weniger als Torhüter Manuel Neuer. Und auch interessant fand ich so eine Pass-Map, so eine Grafik, die gezeigt hat, dass sein Nebenmann, der linke Innenverteidiger Mats Hummels, ihn nicht ein einziges Mal angespielt hat in 79 Minuten. Ich glaube, mehr kann man nicht dokumentieren, dass hier eindeutig gegen Marvin Plattenhardt gespielt wurde und nicht mit. Kann nicht im Sinne eines immer härter Podcasts sein. Aber ihr seht ja, was dabei rauskommt. Also in Zukunft mehr über Marvin Plattenhardt. Andererseits, es war das Wochenende der Favoriten. Die Großkopferten sind ins Turnier eingestiegen und ich glaube, bis auf Spanien haben sich nicht wirklich alle mit Ruhm bekleckert. Ja, das muss man so sagen. Also bei den Spaniern würde ich eigentlich gern gleich mal bleiben. Das fand ich trotz des 3:3, was gegen Portugal, was vielleicht... Gegen Cristiano Ronaldo. Gegen Cristiano Ronaldo, ja. Die Spanier hatten sich vor Turnierstart da bestimmt ein bisschen mehr ausgerechnet, aber in Anbetracht der Tatsache, dass sie ihren Trainer entlassen haben, dass Ronaldo einen Galaabend erwischt hat, dass sie zweimal in Rückstand lagen, fand ich das doch recht eindrucksvoll. Man hat einfach gesehen, dass da so viel Routine im Spiel ist. Die sind alle so schlachterprobt auf höchstem Niveau. Piqué, Ramos, wie sie alle heißen. Also die werden so schnell nicht nervös. Das fand ich schon, war ein Statement. Umso ernüchternder ist die deutsche Niederlage. Ich glaube auch, dass viele in der deutschen Mannschaft schlachterprobt sind. Aber wenn man das eben nicht abrufen kann. Ja. Wo ist Bastian Schweinsteiger, wenn man ihn braucht? Wahrscheinlich im Urlaub mit seiner Anna. Aber auch Argentinien mit seinem 1:1 gegen Island klingt im ersten Augenblick nach einem Fehlstart. Ja, war es auch. Genau. Messi hat einen Elfmeter verschossen, geht gar nicht. Aber wenn man sich das Spiel nochmal genau anschaut, so schlecht haben die Argentinier gar nicht gespielt. Und ich glaube, von denen kann man noch eine Kleinigkeit erwarten. Wen hatten wir noch? Die Franzosen haben gegen Australien und Matthew Lecky gespielt. Nicht wirklich überzeugend, aber 2:1 gewonnen und im Endeffekt zählt genau das. Ja, nichtsdestotrotz, jetzt Angst und Schrecken verbreiten sie, glaube ich, nicht in Russland. Also das war alles relativ krampfig, kein Fluss im Spiel. Und Trainer Didier Deschamps hat es, glaube ich, ganz treffend formuliert. Er sagte, das war kein funktionierendes Ganzes. Traumhafte Einzelspieler, Mbappé, Dembélé, Griezmann und so weiter. Aber als echte Mannschaft habe ich die Franzosen ehrlich gesagt nicht erlebt. Und Brasilien gestern Abend mit dem 1:1 gegen die Schweiz. So wirklich Angst und Schrecken haben die auch nicht verbreitet. Nee. Dafür habe ich ein neues optisches Highlight bei diesem Turnier, die Frisur von Neymar. Das war für mich so eine Mischung aus, was kann man sagen, Little Richard vielleicht und einem Teller Spaghetti. Sehe ich genauso. Ein Teller Spaghetti mit genügend Haarspray und macht stumpfe Zähne. Last but not least, wir haben den Namen schon mal anklingen lassen, aber Messis großer Antipode, Cristiano Ronaldo. Überragendes erstes Spiel. Wir hatten am vergangenen Podcast ja kurz darüber philosophiert, ist Ronaldo so stark, hat er die Champions League verdaut, den Champions League-Sieg, der ist zu 100% da, das hat man glaube ich in dem Spiel gesehen und wenn er so weitermacht, kann er nicht nur einen Thomas Müller einholen in der ewigen Torjägerliste, jetzt hat er 6 Treffer, der Cristiano, sondern er könnte auch das Turnier prägen wie nur wenige Spieler vor ihm. Ja. Glaubst du, das ist noch möglich, dass heutzutage ein Einzelspieler ein WM-Turnier so dominiert, wie es früher vielleicht mal Maradona gemacht hat? Ist das im modernen Fußball noch vorstellbar? Der Auftakt ist gemacht. Wenn ich an 86 denke, Maradona hat aus einer guten argentinischen Mannschaft eine überragende argentinische Mannschaft gemacht und genau das Gleiche kann auch beim Europameister Portugal jetzt passieren. So sieht's aus. Dann möchten wir euch natürlich noch fit machen für den Tag. Ein kleiner Ausblick. Wir haben am heutigen Montag die Spiele Schweden-Südkorea um 14 Uhr. Augen auf, ist unser nächster Gegner, die Schweden. Und Hashtag Endspiel. Oha. Dann geht's weiter um 17 Uhr mit den Belgiern, die ja auch hoch gehandelt werden. Immer wieder, aber Panama ist dabei und da könnte vielleicht eine Überraschung passieren. Kleiner Scherz am Rande. Und als Rausschmeißer am Montagabend 20 Uhr Tunesien gegen England. Es ist ruhig gewesen bis jetzt um die Engländer. Ich wollte gerade sagen, England ist dabei. Also bisher hat man kaum etwas gehört von den Briten. Und vielleicht macht sie das so gefährlich für dieses Turnier. Schauen wir mal. Warten wir es ab. Wie es gelaufen ist, hört ihr am Dienstagmorgen. Bis dann. In diesem Sinne. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.